akuter Ohrenkalk? Da hilft nur eins, Tide 96.0. Immer anders. Hallo, hier ist der Oliver Pocher. Sie kennen mich vielleicht, ich bin jung, charmant, dynamisch und erfolgreich. Und wenn ich Radio höre und in der Nähe von Hamburg bin, dann höre ich Radio Tide. Immer anders. Immer anders. Above the trees to the rhythm in your mind, gently touching your skin inside out, floating on the seas, it carries me around. You can close your eyes and never be alone. You can close your eyes. Thank you. Uma muito boa tarde. Aqui é a Rádio Mama Terra, 96.0 Hamburgo, da TIDE, a rádio pública desta cidade do norte da Alemanha. Estamos começando o nosso programa em português e alemão, sem a presença, infelizmente, da nossa querida voz alemã, Ortrun Gutke, minha companheira, que está gripada já há quase 2 semanas. Está uma epidemia de gripe aqui no norte da Alemanha e ela não está podendo falar, mas nos acompanha, ajudando aqui no programa. Via Zindibai, Rádio Mama Terra, 96.0, eine Sendung in Deutsch und Portugiesische Sprache. Unsere Sendung heute, leider, hat nicht unsere Moderatorin, Ortrun Gutke, die krank ist, schon seit 2 Wochen. Aber wir hoffen, dass nächste Woche sie ist dabei. Wir sind in die Woche von Frauentag. Wir sind von Mama Terra, eine Sendung, wie man weiß, ein weibliches Sendung mit einem weiblichen Namen, Mutter Erde. Und diese Sendung wird nur Musik, Lieder von Frauen gesungen. Gehen wir jetzt nach Nordbrasilien mit Dona Sila. Und wir haben gerade gehört, Bebel Gilberto mit Close Your Eyes. Und jetzt Dona Sila von Recife, Brasilien. Se não conhece o Recife, venha que eu vou lhe mostrar. Bye. Rádio Mama Terra, 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Hamburgo. Rádio Mama Terra, anisando em Deutsch und Português Sprache. Heute unsere Moderatorin ist nicht da, aber wir machen weiter nächste Woche. Sie hat versprochen, dass sie wäre gesund bei uns. Wir haben gehört gerade Dona Sila aus Nordostbrasilien mit der Musik Movimento da Cidade. Wir hören jetzt wieder Bebê Gilberto mit Sol da Cidade. Samba de Verão com a nossa querida Bebel Gilberto. E a Hamge Horte Zoma Zamba von Bebel Gilberto. Rádio Mama Terra, Sexo Nói Sistnu, Anisendo em Deutsches und Portugueses Sprache, heute mit einer Sonda Zendo, mit Lieder gesungen nur von Frauen, bei der Frauenwoche hier in Hamburg. Vocês estão na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Hoje, na semana de 8 de março, na Semana das Mulheres, com músicas só cantadas por mulheres. Seguimos com a nossa querida lá de Berlim, que vai apresentada pelo nosso amigo Hasa Dalto. e pela sua companheira Catarina Gudrun, a cantora Anastácia Azevedo. Oh, Isso aí, coisa bonita, Anastácio Azevedo, com a sua música Raios de Sol, do CD Amanayara, Senhora da Chuva. Anastácio Azevedo vive em Berlim e foi apresentada para nós pelo nosso querido amigo Razada Alto e Gudum, e pela nossa amiga Gudum Catarina. Parabéns para vocês aí em Berlim, porque também estão nas comemorações do Dia da Mulher. Creio que aí em Berlim vai acontecer muita coisa, porque aqui em Hamburgo também estão várias atividades programadas. Inclusive, vamos ter no domingo uma festa no Quilombo Brasil, com a presença de vários músicos que irão fazer a estreia da TV Mama Terra com músicos ao vivo lá no Quilombo Brasil. E seguimos com Tânia Maria, com o disco No Comment. Tânia Maria vive em Frankfurt. Viazinho de Bairrádio Mama Terra, Zex Non Cisnu, Anisendo em Deutschland, Português e Sprache. Dizemal, mit Musik und Lieder, gesungen nur von Frauen, in die Frauenwoche, in die ganze Welt. Jetzt Tânia Maria, die lebte in Frankfurt, mit seinem CD No Comment. Tânia Maria aus Frankfurt, bei Rádio Mama Terra, 96.0, eine Sendung in Deutsch und Portugiesischer Sprache. Heute mit Lieder gesungen nur von Frauen. In Hommage auf den Frauentag, die Weltfrauentag. Und wir gehen weiter mit mehr Musik heute. Und wir haben ein paar Tipps über den Frauentag, die Ortrun hat für uns vorbereitet. Zum 4. Internationalen Frauentag, das hier in Hamburg stattfinden wird, organisiert von Benas Victoria Vassigi, möchte ich Folgendes sagen. Heute, morgen Abend wird es im Kulturladen St. Georg um 19.30 Uhr ein Film präsentiert. Der Film heißt Football Undercover. Er ist in mehrfacher Hinsicht bezeichnende Titel des Films von Ayad Najafi und David und Marlene Assmann. Der bereits mehrmals ausgezeichnete Dokumentarfilm aus 2008 erzählt von dem Versuch, ein Freundschaftsspiel für die iranische Frauenfußball-Nationalmannschaft im Iran zu organisieren. Eintritt kostet 3 Euro. Der Film wird morgen gezeigt im Kulturladen St. Georg, 19.30 Uhr. Dann kommen wir zu dem alljährlichen Fest. Zahlreiche in Hamburg lebende Künstlerinnen aus aller Welt präsentieren ihre Programme und feiern gemeinsam den Weltfrauentag unter ihnen. Dabei ist Angelina Akpovo und ihr Ensemble Yaka Wumbu, Musik und Tanz aus Westafrika, Irish Set Dance, irischer Tanz, Shala Khosravi und Ensemble, persische Lieder, Natalie und Natalie, Chansons der besonderen Art, Raha Bollywood, Afrita, Mel und Basanti, orientalischer Tanz. Diese Veranstaltung findet statt Sonntag, den 8. März im Delphi Showpalast. Eintritt kostet 12 Euro, im Vorverkauf an der Abendkasse 15 Euro. Mehr. Denn sie mir jeden Lass uns gehen. Ich glaube in dieses Scheißnis mehr von B aus dem Album B, Mistura Fina. Wie viele Mal wir Männer haben das gehört von einer Frau. Ich glaube in dieses Scheißnis mehr. Gehen wir weiter, machen wir anders. Ich glaube, das ist ein guter Tipp für viele Männer in der Welt. Ein bisschen weniger Krieg, ein bisschen mehr Love, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Wunsch zusammen zu sein. Wir sind bei Radio Mama Terra 96.0, eine Sendung in deutscher und portugiesischer Sprache, bei der öffentlichen Sender Tide Hamburg. Vocês estão na Radio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Acabamos de escutar B no álbum Mistura Fina com a música que em alemão o título é Eu Não Acredito Nesta Merda Mais, onde ela convida o seu parceiro a sair para uma vida nova, para fazer uma mudança na vida. Quantas vezes nós escutamos isso de alguma mulher? Já estou de saco cheio, já não aguento mais essa vida cotidiana nossa. E eu acho que está na hora de escutarmos as mulheres, menos brigas, menos confusões. Go and go, ting gong, ting, ting. raisons ont Laura Lopes com Acabou Chorar no programa Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Laura Lopes Castro nasceu em Stuttgart e é espanhola. Neste programa especial, só com músicas cantadas por mulheres do mundo inteiro, estamos dando até agora uma palhinha para as mulheres migrantes que vivem aqui na Alemanha e que cantam em português, pessoas ou em inglês, mas pessoas ligadas ao tipo de música brasileira. Estamos sempre seguindo na Rádio Mama Terra 96.0, nesse programa em homenagem à Semana das Mulheres. Via Zinde bei Rádio Mama Terra, Zex Non Cisnu, Anisendo in Deutschland Portugues Sprache. Via Raven Gradiger Horter, Laura Lopes Castro. Laura Lopes Castro ist Spanerin, geboren in Stuttgart, und sie singt eine Musik in portugiesischer Sprache. Das ist eine Hommage für alle migranten Frauen, die hier in Deutschland leben. Und in dieser Woche von den Frauen, wir widmen unsere gesamte Mama Terra Sendung für die Frauen in der Welt. Ja, wir sind bei Radio Mama Terra mit einem kleinen technischen Problem. Aber wir machen weiter mit unserer Sendung hier. Und jetzt noch eine tolle Musik für euch hier. Ja, kleines Problemzinho. Aber wir machen weiter mit Mama Terra. Eine Sendung in Deutsch und Portugiesische Sprache. Bei heute bei den Frauentagen mit Musik von Frauen. Hasta que vuelvas, vida mía, yo te espero. Hasta que sepa, un día de estos volverás. Y yo estaré aquí, guardando el corazón en mi pecho para entregártelo el día en el que tú volverás. Si yo pudiera a tu recuerdo darle vida o por lo menos convertirme en uno, entonces puedo estar segura que tú en mí y que yo existo en ti, aunque solo como un recuerdo. Busqué un alma que se pareciera a mí. En el fondo del recuerdo del ayer, cierro mis ojos y te busco, vida mía, sabiendo que igual tú nunca llegarías a serlo. Cuando una parte de ti se te ha ido y no sabes si volverá, todo es extraño. Cuando una parte de ti se te ha ido y no sabes si volverá, hasta que vida mía, yo te espero hasta que sepa un día de estos volverás. guardando el corazón en mi pecho para entregártelo el día en el que tú volverás. Si yo pudiera a tu recuerdo darle vida, o por lo menos convertirme en un segura que tú también piensas en mí y que yo existo en ti, aunque solo como se pareciera al mío. Busqué en el fondo del recuerdo del aire. Cierro mis ojos y te busco, vida mía, sabiendo que igual tú nunca llegarías a ser. Se te ha ido y no sabes si volverá. Todo es extraño cuando una parte de ti se te ha ido y no sabes si volverá. Basta que vuelvas, com Laura Lopes de Castro. Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. E a Haben gerade gehört, Laura Lopes Castro, me den Lied, Basta que vuelvas. Rádio Mama Terra, e dizendo em Deutsch und Portugues, se esfraha, e um outro hat ein paar Tipps für uns jetzt. Hat sie geschafft. Super. Kommen wir zur Gayvention Expression Gay Life. Es ist an der Zeit, dass sich alle, egal ob Lesben, Schwule, Transgender, Bisexuelle oder neugierige Heteros, zusammen um gemeinsam die Szene mit all ihren Vorzügen und Angeboten zu entdecken. Am 7. und 8. März ist es wieder soweit. Auf rund 3000 Quadratmetern werden sich Aussteller aus den verschiedenen Bereichen des Lifestyles in Hamburg präsentieren. Ein breit gefächertes Rahmenprogramm mit 2 Bühnen, Sport- und Kunstwettbewerben sowie weitere lesbische, schwule Highlights sorgen für ausgiebige Unterhaltung. Wo wird das stattfinden? Am Hühnerposten. Die Messe wird jeweils am Samstag und Sonntag von 13 bis 19 Uhr geöffnet sein. Natürlich gibt es am Samstag eine After-Fair-Party Fit Pink Inc. Gayvention und Hamburgs größte schwule lesbische Partyreihe laden ein zur großen After-Fair-Party. Am 7. März 2009 funkelt, blitzt und leuchtet es, wohin das Auge schaut. Und dazu überreichen die Veranstalter dem Partyvolk gleich 5 DJ im Präsentkorb. Die Location Netz Festplatz Nord klingt schon nach Party. Und wer schon mal drin war, erinnert sich an 3 unschlagbar stylische und technisch hochgerüstete Club-Areas. Licht, Beamings, Sound, System, Effekt. Hier fühlt sich der Partygänger ein bisschen wie Alice im Wunderland. Die Party beginnt ab 22 Uhr im Festplatz Nord, Nordkanalstraße 46. Essa música é mais uma crítica, né, aos tempos violentos em que vivemos. We'll be right back. viver sobre o seu teto. Sendo que a escravidão há tempos acabou. Por isso, minha amiga, se livre desse horror. Reaja sempre que houver esse tipo de agressão. Não dá tela pra esse cara que quer te sentar a mão. Honra a conquista da mulher que tem poder. Quem sabe algum dia essa possa ser você. Imponha seu respeito, a sua moral. Não seja mulher frouxa, caia na real. A nega que lava e passa, a nega do dia. Faz uma mulher Mulher negra tem que respeitar Tulane Massai, refém Flávia Souza. E assim de Bairá de Mama Terra, Anizendo em Dótico no português de Sprache. Heute mit Lida Nua von Frauen, aus Brasilien, die ganze Welt. E a haben gerade gehört, Schwarze Frauen, man muss respektieren, von Tulane Massai, refém und Flávia Souza. Vocês estão na Rádio Mama Terra, minha gente. Estamos agora começando a nos despedir. Depois de escutar Mulher Negra Tem Que Respeitar, com Tulane Massai, refém e Flávia Souza. É a nossa juventude agitando no Brasil, realmente levantando a moral de todo mundo. E por isso vai o meu grande abraço à minha sobrinha Rani, que fez aniversário esse mês e eu não tive tempo ainda de mandar os parabéns para ela, mas mandamos agora os parabéns no ar. Minha grande querida Rani, filha da minha irmã Rosane, neta da minha mãe Aurore. Um grande beijão para essas mulheres que estão no meu coração e que me ensinam a cada dia a ser menos machista, que me ensinam a cada dia a ser mais compreensivo, que me ensinam a cada dia a ser menos violento comigo mesmo e com as pessoas em volta. Por isso que nos despedimos para todo mundo dizendo que se ligue na Mama Terra, se ligue na Muta Erde, porque estamos ligados em vocês. Und für verabschieden, wir haben eine tolle Musik von Adriana Calcanhoto. Heute Adriana Calcanhoto, wollte nicht singen bei uns. Jetzt Lura, mit ein tolle, tolle Musik aus Cabo Verde. Sie kommt am 26.03. in der Fabrik in 20 Uhr. Pa manifesta somada Tabanca di Gianni Tanchi Giunta tabanca giaralete E si riune stoma troca Pa manifesta somada Olha aí, Lura, que coisa maravilhosa. Isso é pra você, Deise. Isso é pra você, Rosane. Isso é pra você, Ana Felipe. Isso é pra todas as mulheres aí do Brasil. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 4. März 2009. Um 17 Uhr könnt ihr getrost den Feierabend mit dem türkisch-deutschen Magazin Günaydin FM einläuten. Good Frequencies sendet um 18 Uhr. Zu Gast bei DJ Komma Du Mal Her ist diesmal das Muster Leven Collective. Um 19 Uhr startet die Sendung Filmriss. Seid gespannt auf Besprechungen zum Oscar-prämierten Film Slumdog Millionär sowie das Kurzfilmprojekt Deutschland 09. Des Weiteren wird Filmmusik gespielt und auf die letzte Berlinale wird ebenfalls zurückgeblickt. Tide 96.0. Immer anders.